This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen, time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. East of the River Nile heißt das Stück von Augustus Pablo und Hermann aus dem Jahr 1971. Gehört bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Adrian Bahne und Franz Hahnmann heißen euch herzlich willkommen. Für euch bis 22 Uhr hier am Mikrofon. Die Sendung heute wird größtenteils ziemlich relaxed, denke ich. Kommt wieder einige Dub-Musik, klassische und ganz neue. Und ein paar Hip-Hop-Sachen aus Deutschland. Und weiter geht's dann erstmal mit neuen Stuff aus Afrika. Aber als erstes möchte ich noch meinen Fehler aus der letzten Sendung korrigieren. Und zwar habe ich dadurch gesagt, dass die Platte, die wir am Anfang und am Ende der Sendung gespielt haben, Cultural Roots Showcase vom Twilight Sound System, nur 100 Mal gepresst wurde. Aber ich habe nachgeforscht und tatsächlich wurde sie 1000 Mal gepresst. Und ich habe einfach durch großen Zufall die Platte erhalten, auf dem die 100. ist, auf der die 100 draufsteht. Es steht nur drauf, Limited Edition 100. Aber es wäre auch arg wenig gewesen. Naja, es geht weiter mit was Neuem aus Afrika, und zwar ist es wieder erschienen auf dem Münchner Label Out Here Records. Und zwar heißt die Compilation diesmal Urban African Club Music. So Hip-Hop und Dancehall drauf und viele afrikanische Styles, die uns vom Namen her wahrscheinlich sowieso nichts sagen. Kwaito, Hip-Life oder High-Life. Verschiedene andere Sachen, und wir hören da mal ein Stück rein aus Ghana von King Ayizoba und Batman. Es heißt Champion No Easy im Remix. Ayizoba alongside Samini. Say Champion No Easy. If you be musician, be footballer, you must make training. If you don't make training, Champion No Easy im Remix, ein Stück von King Aizoba und Batman. Letzterer hat bei den Mobo Awards die Auszeichnung Best African Act 2006 eingeheimst. Kannst du mal durchsagen, was Mobo heißt? Weiß ich nicht, nein. Music of Black Origin. Das Stück stammt von der Compilation Urban Africa Club, erschienen auf dem Out Here Records Label aus München. Es ist die sechste Veröffentlichung auf diesem Label und erscheint in den Läden am 19.01.2007. Yes. Wer sich über die anderen Releases, die wir auch in der Sendung vorgestellt haben, noch informieren möchte oder diese sogar einkaufen möchte, kann sich informieren auf www.outhere.de. Weiter geht's mit noch einer Kombination aus Ghana. Also ja, irgendwie gehen uns die Künstler aus Ghana am meisten rein. Aber es sind noch viele andere dabei, aus Gabun, aus Somalia, aus Kenia, Südafrika, Liberia und verschiedenen anderen Ländern. Aber irgendwie das zweite Lied, was uns noch mit am besten gefallen hat, kommt auch aus Ghana. Und zwar von VIP und Abortion. Abortion ist ein Sänger, der am Ende des Liedes singt, und VIP sind drei Rapper. Und der erste rappt irgendwie auf einem... in einer, wie nennt man das, Landessprache dort, irgendwie sein Heimatslang hoffentlich, wahrscheinlich. Einer rappt auf Englisch und einer auf Französisch. Gute Ware. So, wie heißt das Lied? Bessin. Sex in the champagne room. Go slow to set the bride and the groom. The one you millennium, gonna get one freedom. Hate to be your Uber here, be out your secondum. Condom, gonna my game, I'm a waster. Based on hand, grab your hand. Who want here, wait your hand. Sit your way and get there. Who didn't need that channel when you hold it, boom. Who got a nipple, mana with a boom, boom, boom. Me hold on, I'm a feeling, me a run, I'm a healing. Eh, ha, ni him, say me shine, I'm a jiggy. Wanna tip a bread, walk a stress, stress, me feel it, feel it. Me jiggy, jiggy, all your juicy. Princess says it, Gucci says Susie. Puyaka, puyaka, and there, who is who? Who is who, who? Blessing, when they say, oh, what high heels. Blessing, when them say, so with a knife, fingernails. Blessing, when them say, oh, don't be up, y'all. Blessing, y'all, them say, oh, baby, your boss. Oh, yeah, oh, yeah, blessing, girl, baby, girl, Monica. Oh, yeah, boy, and then you say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Blessing, when them say, oh, what high heels. Blessing, when them say, with a knife, fingernails. Oh, oh. Blessing, when them say, oh, don't be up, y'all. Blessing, y'all. educate, inform, and inspire. Peace. das Radikal Dub Kollektiv mit dem Tune Bosnia by Bass, denn die kommen aus Kroatien, aus Zagreb, ein Soundsystem im Prinzip, eine Band, also sie treten als Soundsystem auch auf. Ich habe sie am Wochenende als Band spielen gesehen, und zwar ein Bassist, eine Rhythmusgitarre, vorne in der Mitte saß der Drummer, der es wirklich raus hatte, und dahinter auf einem höheren Podest noch eine Frau, die gesungen hat, mit die Effekte geregelt, die außerdem noch vom Bassisten kam und die doch die restlichen elektronischen Elemente da reingespielt hat im Prinzip. Und da gehören auch noch ein paar andere Leute mit dazu. Die Band gibt es schon seit einigen Jahren. Jetzt gerade eben ist das Album von ihnen erschienen. Das heißt Bass Matters. Es erschien auf Universal Egg, also dem Label von Scientrain. Ist auch aufgenommen und gemischt von Neil Pirch in Köln. Und die sind unterwegs und touren durch ganz Europa. Und ja, die sind so aus der, nennen wir das, DIY, Do-It-Yourself-Ecke. Also, die spielen dann auch in entsprechenden Locations. Ich habe sie in Leipzig im Zorro gehört, eine unabhängige Location halt. Als fleißige Coast-to-Coast-Hörer seid ihr ja schon einiges Außergewöhnliches gewohnt. Und wir kommen jetzt auch mal wieder zu etwas teilweise Kuriosem. Und zwar hören wir ein Stück in zwei verschiedenen Versionen. Und zwar hört ihr am Anfang, wie meiner einer und ein Kumpel von mir, das Stück Toccata for a Wild Old Lady interpretieren. So in unserer sehr stürmischen Jugend. Dann hört ihr einen alten Bekannten, was er davon hält. Und danach die Meister selber, Siegfried Schwab und Peter Horten, mit dem Stück, das sie selber komponiert haben und wie sie es interpretieren. Sage ich also, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Thank you. Hier ist David 58P vom Goetheplatz bei Coast to Coast auf 94.0. Hört euch das an und werdet weise. Immer wenn es da ist, das Gefühl, dass es unwahr ist, was du sagst, was du sprichst. Denn der King, der du meinst, du bist, hat sich selbst auserkoren und damit seine Macht verloren. Immer wenn es da ist, das Gefühl, dass es unwahr ist, was du sagst, was du sprichst. Denn der King, der du meinst, du bist, hat sich selbst auserkoren und damit seine Macht verloren. Ich kann es nicht mehr hören. Jeder ist der Beste und lästert, der wird alle anderen burn. Jeder weiß es und sagt es laut, wie heiß er ist, dass er einen Scheiß gibt und jede Braut auf ihn steht, wenn er auf der Straße geht. Rennen sie hinterher und es werden immer mehr. Schön, wenn es so wäre, doch ich hab keine Lust, wenn ich diesen Tag träumen zuhören muss. Ich krieg die Krise, wenn ich diese Hip-Videos seh. Hopp in die Top 10 auf dem Lego-Trip. Und es ist nicht legitim, was du mir erzählst über deine Sexualität, ist mir zu intim. Aber nicht alles ist schlecht, und wenn du gut verkaufst, bin ich ruhig, der Erfolg gibt dir recht. Doch bis dahin bleib echt und erzähl mir, wer du bist und nicht, wer du gerne sein möchtest. Immer wenn es da ist, das Gefühl, dass es unwahr ist, was du sagst, was du sprichst. Denn der King, der du meinst, du bist, hat sich selbst auserkoren und damit seine Macht verloren. Immer wenn es da ist, das Gefühl, dass es unwahr ist, was du sagst, was du sprichst. Denn der King, der du meinst, du bist, hat sich selbst auserkoren. Das geht an alle meine Jungs, was geht mit euch ab? Ich hab die Freude verloren an Hip-Hop. Jeder will der Beste sein, ich bin groß und mach dich klein. Ghetto-Fantasien in jedem zweiten Reim. Dann sag mir eins, was denkst du dir? Meinst du, wenn du's mir nur oft genug erzählt hast, glaube ich dir? Ich glaube nicht, ich bin selbst egozentrisch genug, damit ich mich belüg und betrüg, um am Ende als Gewinner dazustehen. Ich möchte mich selbst über allen anderen sehen. Und so ist es mir passiert, ich bin hier, aber weiß nicht, wofür der verlorene Sohn klopft an der Tür. Seid ihr da, kann ich rein? Ich will abhängen mit meinen Freunden und glücklich sein. Denn wenn du fragst, was es heißt, wirklich King zu sein, du und ich, gemeinsam zu scheinen. Immer wenn es da ist, das Gefühl, dass es unwahr ist, was du sagst, was du sprichst. Denn der King, der du meinst, du bist, hat sich selbst auserkoren und damit seine Macht verloren. Immer wenn es da ist, das Gefühl, dass es unwahr ist, was du sagst, was du sprichst. Denn der King, der du meinst, du bist, hat sich selbst auserkoren und damit seine Macht verloren. Yep. Ja, es ist mad beschissen, wir dissen uns gegenseitig, Ja, es ist mad beschissen, wir dissen uns gegenseitig, Immer wenn es da ist, das Gefühl, dass es unwahr ist, was du sagst, was du sprichst. Denn der King, der du meinst, du bist, hat sich selbst auserkoren und damit seine Macht verloren. Immer wenn es da ist, das Gefühl, dass es unwahr ist, was du sagst, was du sprichst. Denn der King, der du meinst, du bist, hat sich selbst auserkoren und damit seine Macht verloren. Das war der Darmstädter Rapper Manges mit dem Lied King. Es erschien auf seiner EP Paradies / Versuche, dem Label Kehlkopf Aufnahmen. Ein schönes Darmstädter Label, klein aber fein, Jahre 2004. Und wir kommen jetzt zu einer sehr interessanten Geschichte. Und zwar dreht es sich um zwei sehr unterschiedliche Gruppen. Einmal die rechtsradikalen jungen Nationaldemokraten und die Microphone-Mafia auf der anderen Seite. Und zwar haben Erstgenannte ein Lied von der Microphone-Mafia, und zwar Herr mit dem schönen Leben, auf einer ihrer Demos gespielt. Die haben dabei natürlich nicht beachtet, dass Microphone-Mafia eine Gruppe ist, die aus zwei Türken und einem Italiener besteht und zudem auf diesem Lied noch die Anarchist Academy gefeatured ist, wie man ja weiß, wie heißt es hier so schön, auch ganz links im politischen Spektrum anzusiedeln sind. Gut, also die ganze Aktion zeugt schon mal jetzt nicht von besonderer Intelligenz. Plus haben sie sich noch den Fauxpas geleistet, das Ganze auch noch bei YouTube ins Internet zu stellen, sonst hätte es natürlich niemand gemerkt. Also ordentlichen, wie sagt man das? einen Stein ins Nest gelegt oder ne? Ja, mag sein. Auf jeden Fall hat es halt dann ein Microphone-Mafia-Fan entdeckt, das Video, hat natürlich den Jungs Bescheid gesagt. Dann ging ein wenig Rechtliches vor sich, was dann darin geendet hat, dass die das Video auf YouTube entfernen mussten und eine Unterlassung unterzeichnen mussten, dass sie das Lied nie wieder verwenden werden. Plus eine Schadensersatzklage, die folgendermaßen abgelaufen ist. Die Aldente, das Label von Microphone Mafia, hat den Schaden beziffert auf 1 Euro pro Person, die sich das Video auf YouTube angeschaut hat. Das waren 2000 Leute, macht also summa summarum 2000 Euro. Diese 2000 Euro werden jetzt in ein Projekt gesteckt, und zwar ein Workshop der Microphone Mafia an einer Hauptschule. Ja, und zudem haben sie jetzt noch beschlossen, das Lied als EP zum Download oder auf einer EP zum Download anzubieten. Und zwar es ist 4 Lieder auf dieser Download-EP. Nummer 1 natürlich Her mit dem schönen Leben. Dann Nummer 2 Die Farbe des Geldes. Ein sehr alter Track von Microphone Mafia in einem Remix, der so nirgendwo anders erhältlich ist. Plus noch eine türkische Version des Liedes Vierteljahrhundert. Und noch als 4. Stelle, auch was sehr Interessantes, Sieh hin von den Reimern. Das ist eine ganz klassische Rap gegen Rechts-Veröffentlichung aus dem Jahre 1994, wo Leute dabei sind wie Yu Young Kim, Cool Mool, Jens Kameke, John Lofton, der Chicken George ist dabei, DJ Lifeforce und natürlich die Microphone Mafia. Man kann sich diese EP für 2,99 € auf bombtracks mit doppelx.de runterladen. Und die Hälfte geht dann dieses Erlöses geht dann auch nochmal direkt in den Hip-Hop-Workshop. Und wir hören jetzt natürlich passenderweise Her mit dem schönen Leben, Microphone Mafia featuring Anarchist Academy. Schon ist deine Welt so bunt oder monoton? Meine Welt ist klar, weil ich sie so sehe, weil ich jeden Morgen auf ein neues aufstehe. Gib mir das Megafon, ich will reden, überleben, nehm es wie es kommt, ohne lang zu überlegen. Träume nicht vom schönen Leben, greif einfach zu, fliege auf den Wogen des Glücks wie ein Kanu. Manche wollen ein Auto, viel Geld und eine Villa, anderen reicht eine kleine Wohnung mit 2 Zimmern. Jeder hat seinen eigenen Traum vom schönen Leben. Der eine kann geben und der andere will nur nehmen. Her, mit dem schönen Leben. Her, mit dem Megafon, wir werden reden. Her, wir wollen Sonne statt Regen. Her, mit dem schönen Leben. Her, mit dem schönen Leben. Her, mit dem Megafon, wir werden reden. Her, wir wollen Sonne statt Regen. Her, mit dem schönen Leben. Eine erste kleine Frage, schönes Leben, was ist das? Für sie und ihn, 2. kleine Frage, wer frisst was? Ist das, was ist, was für dich schönes Leben ausmacht? Was du frisst, was du willst oder was du musst? Ein Auto, ein Haus, ein Boot, La Deutsche Vita, super fett, Cash auf Cash, dekadent wie deutsche Spießer. Dauer drauf, bereit zu zahlen, egal was den Kick bringt, zuzusehen, ich hab zu wegen, wer da für mich denkt. Manche feiern Shampoos Party in der Villa mit Schwimmbad, ich bin froh, wenn ich erst mal meine Schulden bezahlt hab. Zugegeben, es war schön, nicht jeden Cent umzudrehen. Seine Träume auszuleben, seinen eigenen Weg zu gehen. Tja, die Kohle wird nicht kommen und wir können auch drauf scheißen. Hauptsache gesund und im Kühlschrank was zu beißen. Brauch nur Sonne, meine Homies, Ladies und ein Kasten Kron, fette Beats, fette Reime und im Studio zu wohnen. Meine Frau im Taunus Schrauben, Monte Cristo Nummer 4. Meine Couch und coolen Movie, dann vergesse ich jetzt und hier. Mal ohne nachzudenken, schön mal wach zu werden, deeper gehen. Viele kleine Dinge lassen uns ein schönes Leben leben. Her, mit dem schönen Leben. Her, mit dem Megafon, wir werden reden. Wir wollen Sonne statt Regen. Her, mit dem schönen Leben. Her, mit dem schönen Leben. Her, mit dem Megafon, wir werden reden. Her, wir wollen Sonne statt Regen. Her, mit dem schönen Leben. Schließe meine Augen,

Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot. Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner, aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse. Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Das ist die Sendung, bei der ihr gerade zugeschaltet seid. Und gehört habt ihr gerade Kaspar Hauser, auch bekannt als Kurt Tucholsky, mit dem Stück oder dem Text Der Mensch aus dem Jahre 1931. Ja, und wir sind im Jahr 2007 und da gibt es auch einige Neuigkeiten aus unserer schönen kleinen Stadt Emden. Und zwar gibt es eine neue Location für alle Partygänger, die sich auf elektronische Musik freuen und das schon seit einer Weile vermissen hier in Emden und der Umgebung. Und zwar wird im Keller des ehemaligen Ölchewerks an der Hansastraße jetzt regelmäßig was gestartet werden. Ja. ist ein schöner Keller, sind auch mehrere Floors möglich, also mehrere Räume drin. Und ist schön, schön minimal. Also natürlich wird dann da Deko reingehängt und alles, aber grundsätzlich ist es erstmal schön minimal dort, wie es mir zum Beispiel gefällt. Aber jetzt am Wochenende ist dort auf jeden Fall eine Goa-Party am 20. Und ja, das wird dann wahrscheinlich entsprechende Goa-Deko dort geben, viel Neon und so. Bald ist auch eine Acid-Party dort im März. Und ab Ende März, glaube ich, wird es dann auch die ersten Drum-and-Bass-Partys dort geben und dann hoffentlich regelmäßig. Wir hoffen natürlich, dass sich die regelmäßigen Partys aus dem, ja, wie hieß das, aus dem Madison fortsetzen können. Tja. War das mit Bodypainting die Goa-Party? Genau die, ja. Aber check das, das sind die Leute von Soundplace Events, B-Shock, Shockwave und ihre Leute, die das dort organisieren. Auf jeden Fall sehr fähiges Team und da kann man einiges erwarten. Ist gut für Emden, ne? So, wir kommen jetzt noch zu einer weiteren Neuvorstellung. Und zwar vom spanischen Label Hightop Records ist erschienen ein Album namens Discolexia. So klingt es eigentlich auch. Funky und Downbeat-Sachen drauf, auch ein bisschen soulig so. Und produziert ist es von Watch TV, einem sehr bekannten spanischen Produzenten, zusammen mit den Prime Times, die einige der Instrumente da spielen halt. No, wir hören uns das letzte Stück vom Album an, das heißt Edison. Memories of youthful days. No matter what may be your mood, I am always ready to entertain you. Yes, ihr hört Coast to Coast. Und hier noch ein weiterer Hinweis für Emder und auch Leute aus der Umgebung. Und zwar der Emder Plattenladen 96 Records feiert am Freitag, diesen Freitag, dem 19. Januar 2007, sein dreijähriges Bestehen. Der Amit lädt ein, er hat garantiert wieder eine Flasche oder auch mehrere Sekt dort rumstehen. Und die sind nicht nur zum Rumstehen da. Außerdem noch ein paar Plattenspieler dort, wo ein DJ namens Mark auflegen wird. Und ich bin auch dort, werde dem Plattenladen mein Tribut zollen. Ihr seid eingeladen. Wann geht's los? Den ganzen Tag lang. Ich fahre irgendwann nachmittags dorthin. Ab 10 Uhr oder wann macht er auf? Ja, stimmt. Ab 10 okay. Uhr. Und abends, so lange wie Leute da sind, ne? Dann beim Amit bekommt ihr auch noch unsere T-Shirts. Coast-to-Coast-T-Shirts. Mindestens noch eins dort, ich weiß nicht genau. Und auch nächste Sendung lohnt es sich wieder einzuschalten. Die hört ihr in 2 Wochen hier wieder um 21 Uhr nach den Nachrichten auf Radio Ostfriesland. Wir haben dann 2 Gäste eingeladen, die auch kommen werden. Und zwar El Gordo, der ja sowohl als Solokünstler als auch als Teil des Team Taktik in Emden schon und in der Umgebung einige Auftritte hatte. Und er kommt zusammen mit Edeka, den ihr einerseits kennt, hoffentlich von unseren gelben Aufklebern D1 oder von seinem Auftritt zusammen mit KFJ in der Alten Post oder vielleicht sogar vom Artikel in der, was war das, Emder Zeitung. Das stimmt, da die war die beiden Jungs sind ja. Zu Gast in 2 Wochen, bringen Musik mit und werden unseren Fragen beantworten. Ja, eure auch, wenn ihr wollt. Könnt ihr uns zum Beispiel anschreiben, checkt unsere Website www.coastradio.de, dort auch einen Kontakt. Und jetzt klingt der schöne Beat aus, das war ein Interlude von Mangus seinem Album. Regenzeit in der Wüste heißt das. Fette Ware. Also wir hören noch was zum Schluss und zwar nochmal das Radical Dub Kollektiv. Und zwar gibt es außer dem Album auf Universal Egg auch noch eine passende 10-Inch dazu mit Remixen von dem Album drauf. Und die haben auch live so richtig schöne Upbeat-Dub-Musik gespielt. Ich meine, da sind auch so ein bisschen Roots angehauchte Stücke auf dem Album drauf, aber im Prinzip ist alles Uptempo und geht nach vorne sehr gut tanzbar. Dementsprechend klingt auch hier der Remix. Der Tune heißt A Brighter Future, die Original-Vocals von einer Sängerin namens Lua Und das ist der RDK Sound System Remix. Wir verabschieden uns bis in 2 Wochen. Bleibt Radio aus Friesland treu. Am Mikrofon für euch Adrian Barne und Franz Hahnemann. Future.